Dies sind unsere Schlagzeilen. Weihnachtsoratorium in St. Martin, Polizei führt Kontrollen durch und Tanzturnier des TKWs. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie am Mikrofon Philipp Moritz. Es sollen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge geschaffen werden. Dies fordert nun der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann. Er richtet sich dabei an sämtliche Vereine, Kommunen und Institutionen. Aufgrund des anforderungslosen Tagesablaufs der motivierten jungen Männer wachse stetig Unzufriedenheit. Geringfügige Beschäftigungen oder gemeinnützige Tätigkeiten hält Beermann für erste Maßnahmen. Am Sonntag steht um 18 Uhr in der St. Martinskirche Nienburg das Konzert Jauchzet, Frohlocket auf dem Programm. Aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium erklingen die Kantaten 1 und 4. Zudem wird ein weiterer Teil des Bach-Orgelzyklus aufgeführt. Mehr dazu verrät Kantor Christian Scheel. In der Regel werden 3 Kantaten von den 6 gespielt. Wir spielen aber diesmal nur 2. Weiterhin im Programm wird die Tutti-Fähnchen-Suite von Paul Hindemith erklingen. Das ist eine Suite zu einem, oder die Musik zu einem Weihnachtsmärchen, ein Weihnachtsspiel. Und es wird ein Stück noch dabei sein. Das ist das Bindestück zwischen dieser Suite und den 2 Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium. Das ist das Stück Herrgott, dich loben alle wir. Und das gehört sozusagen eigentlich mit zum Orgelzyklus. Und das ist da so ein kleines Bindeglied. Die Polizei Nienburg führte kürzlich eine 24-stündige Kontrollaktion durch. Schwerpunkte lagen hier auf Alkohol und Drogen. Ziel sei es, die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr zu bekämpfen. Die Polizei zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Lediglich 3 Verkehrsteilnehmer lenkten unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug, so Polizeisprecherin Gabriela Mielke. Negativer Spitzenreiter war ein 54-jähriger Mofa-Fahrer, der am Donnerstagabend in Eistrup mit 1,9 Promille unterwegs war. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Tanzsportabteilung Schwarz-Weiß des TKW Nienburg veranstaltet am kommenden Samstag die diesjährigen Adventsturniere. Im Wesersaal treten dann Paare der Seniorenklasse 1 und 2 Steinhardt an. Sportwart Volker Konrad freut sich auf einen spannenden Nachmittag. Die Erfahrung der letzten Jahre hat einfach gezeigt, dass Tänzer aus dem gesamten norddeutschen Raum nach Nienburg kommen. Wir versuchen dann den Wesersaal vom Weserschlösschen dann auch immer ein klein wenig weihnachtlich herzurichten, um den Besuchern und auch den Tänzern, die von weit her kommen, dann auch ein tolles Event zu bieten. Los geht es am Samstag um 14 Uhr. Gestartet wird dann mit der D-Klasse. Das Turnier der A-Klassen ist für etwa 18 Uhr angesetzt. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.